Erster Josua rief damals die Rubeniten, Gaditen und den halben Stamm Manasse. Zweiter, er sagte zu ihnen, ihr habt alles getan, was Mose, der Diener Jahwes, euch befahl. Ihr habt auch mir gehorcht. Dritter, ihr habt eure Brüder lange Zeit nicht verlassen. Ihr habt den Befehl Jahwes, eures Gottes, treu befolgt. Vierter, Jahwe, euer Gott, hat euren Brüdern nun Ruhe gegeben. Er hat es ihnen versprochen. Geht jetzt nach Hause. Euer Land ist jenseits des Jordans. Mose, der Diener Jahwes, gab es euch. Fünfter, aber ihr müsst den Befehl und die Regeln befolgen. Mose, der Diener Jahwes, gab sie euch. Ihr sollt Jahwe, euren Gott, lieben. Geht immer auf seinen Wegen. Haltet seine Gebote. Bleibt bei ihm. Dient ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Sechster, Josua segnete sie und schickte sie weg. Sie gingen nach Hause. Siebter, Mose gab der einen Hälfte von Manasse Land in Basan. Josua gab der anderen Hälfte Land westlich des Jordans. Josua segnete sie und schickte sie nach Hause. Achter, sie gingen mit vielen Schätzen nach Hause. Sie hatten viel Vieh, Silber, Gold, Kupfer, Eisen und viele Kleider. Sie teilten die Beute mit ihren Brüdern. Sie hatten die Beute von ihren Feinden genommen. Neunter, die Rubeniten, Gaditen und der halbe Stamm Manasse gingen weg. Sie verließen die anderen Israeliten in Silo. Silo ist im Land Kanaan. Sie gingen ins Land Gilead. Dort war ihr Land. Jahwe hatte es ihnen durch Mose gegeben. Zehnter, sie kamen zu den Gelilot am Jordan. Das ist noch im Land Kanaan. Dort bauten sie einen großen Altar. Elfter, die Israeliten hörten davon. Sie hörten, die Rubeniten, Gaditen und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut. Er ist am Jordan, gegenüber von Kanaan. Er ist im Gebiet jenseits der Israeliten. Zwölfter, als die Israeliten das hörten, versammelten sie sich. Das ganze Volk kam nach Silo. Sie wollten gegen die anderen Stämme kämpfen. Dreizehnter, die Israeliten schickten Pinehas zu den Stämmen. Pinehas war der Sohn des Priesters Eliasar. Er ging ins Land Gilead. Vierzehnter, zehn Fürsten gingen mit ihm. Jeder Stamm Israels schickte einen Fürsten. Jeder Fürst war ein Anführer seiner Familie. Fünfzehnter, sie kamen zu den Rubeniten, Gaditen und dem halben Stamm Manasse in Gilead. Sie sprachen zu ihnen. Sechzehnter, sie sagten, das ganze Volk Jahwes fragt, warum seid ihr Jahwe nicht treu? Warum wendet ihr euch heute von Jahwe ab? Ihr habt einen Altar gebaut. Warum lehnt ihr euch heute gegen Jahwe auf? Siebzehnter, haben wir nicht genug Schuld wegen Peor? Wir sind bis heute nicht rein geworden. Deswegen kam eine Krankheit über Jahwes Volk. Achtzehnter, und ihr wollt euch heute von Jahwe abwenden? Wenn ihr euch heute gegen Jahwe auflehnt, wird sein Zorn kommen. Morgen wird sein Zorn über ganz Israel kommen. Neunzehnter, wenn euer Land nicht rein ist, kommt zu uns. Kommt in Jahwes Land. Dort ist Jahwes Wohnung. Wohnt bei uns. Lehnt euch nicht gegen Jahwe auf. Lehnt euch nicht gegen uns auf. Baut keinen anderen Altar außer dem Altar Jahwes, unseres Gottes. Zwanzigster, Achan, der Sohn Seras, war nicht treu. Er nahm verbotene Dinge. Kam nicht Zorn über ganz Israel? Er starb nicht allein wegen seiner Schuld. 21. Die Rubeniten, Gaditen und der halbe Stamm Manasse antworteten. Sie sprachen zu den Anführern Israels. 22. Sie sagten, Jahwe, der starke Gott, weiß es. Israel soll es auch wissen. Wenn wir uns gegen Jahwe aufgelehnt haben, dann helft uns heute nicht mehr. 23. Wenn wir den Altar gebaut haben, um uns von Jahwe abzuwenden, dann soll Jahwe uns bestrafen. Wenn wir Brandopfer oder Speisopfer darauf bringen wollten, dann soll Jahwe uns bestrafen. 24. Wir haben es aus Sorge getan. Wir dachten, eure Kinder könnten später zu unseren Kindern sagen, was habt ihr mit Jahwe, dem Gott Israels, zu tun? 25. Jahwe hat den Jordan als Grenze zwischen uns und euch gesetzt. Ihr Rubeniten und Gaditen habt keinen Anteil an Jahwe. So könnten eure Kinder unsere Kinder davon abhalten, Jahwe zu ehren. 26. Darum haben wir beschlossen, wir bauen diesen Altar als Zeichen. Er ist nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer. 27. Er soll ein Zeuge sein für uns und für euch. Er soll auch für unsere Kinder ein Zeuge sein. Er zeigt, dass wir Jahwe ehren wollen. Wir wollen ihm Brandopfer, Schlachtopfer und Heilsopfer bringen. Dann können eure Kinder später nicht sagen, ihr habt keinen Anteil an Jahwe. 28. Wir dachten, wenn sie später so zu uns oder unseren Kindern sprechen, dann sagen wir, seht das Modell des Altars von Jahwe. Unsere Väter haben ihn gebaut. Er ist nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer. Er ist ein Zeuge für uns und für euch. 29. Es ist weit von uns, uns gegen Jahwe aufzulehnen. Wir wollen uns heute nicht von Jahwe abwenden. Wir bauen keinen anderen Altar für Opfer. Wir haben nur den Altar Jahwes, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. 30. Pinehas, der Priester, und die Fürsten hörten diese Worte. Sie waren die Anführer Israels und waren mit ihm. Sie waren zufrieden. 31. Pinehas, der Sohn des Priesters Eliasar, sprach zu den Stämmen. Er sagte, heute wissen wir, dass Jahwe bei uns ist. Ihr habt Jahwe nicht betrogen. Ihr habt die Israeliten vor Jahwes Strafe bewahrt. 32. Danach kehrten Pinehas und die Fürsten zurück. Sie kamen aus Gilead zu den Israeliten in Kanaan. Sie erzählten ihnen alles. 33. Die Israeliten waren zufrieden mit der Nachricht. Sie lobten Gott. Sie dachten nicht mehr daran, Krieg zu führen. Sie wollten das Land der Rubeniten und Gaditen nicht zerstören. 34. Die Rubeniten und Gaditen nannten den Altar Zeuge. Denn er ist ein Zeuge für uns und für euch, dass Jahwe Gott ist.